Abschnitt 37 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 37. Die Oldenburgischen Spielerprozesse, Teil 8. Frau Hotelier Bade schilderte den Angeklagten als einen sehr ordentlichen, wahrheitsliebenden Menschen. Lohndiener Laturnus. Er habe dem Rechtsanwalt Dr. Springer mitgeteilt, dass der Angeklagte über die Spielvorgänge in dem Oldenburger Zivilcasino etwas wisse. Der Angeklagte habe ihm die Vorgänge in so glaubwürdiger Weise erzählt, dass er, Zeuge, die Wahrheit nicht bezweifelte. Der Angeklagte sei von dem Rechtsanwalt Dr. Sprenger viele Stunden vernommen und mehrfach zur größten Vorsicht ermahnt worden. Dr. Sprenger sagte wiederholt zu dem Angeklagten: Sie dürfen nicht außer Acht lassen, dass Sie sich im Widerspruch mit einer Anzahl Leuten von hoher gesellschaftlicher Stellung befinden. Der Angeklagte blieb aber bei seiner Erklärung. Dienstmann Lohr, Bremen. Er habe einige Male mit dem Angeklagten über seine bei Rechtsanwalt Dr. Sprenger abgegebene Erklärung gesprochen. Die Angaben des Angeklagten haben einen vollständig glaubwürdigen Eindruck gemacht. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas. Sie sollen bei Ihrer Vernehmung vor dem Polizeikommissar Böning den Angeklagten als einen Menschen bezeichnet haben, der gern von sich reden mache? Zeuge. Das ist unwahr. Verteidiger. Dann ist es mir unerklärlich, wie diese Behauptung in die Anklageschrift kommen konnte. Ein fernerer Zeuge ist Redakteur Markwald, Forst. Er habe dem Prozess Schweinert in Oldenburg als Zeitungsberichterstatter beigewohnt. Er habe eine höhere Schule besucht und sei oftmals bei Gerichtsverhandlungen gewesen. Er müsse aber sagen, wenn er so behandelt worden wäre, wie dieser junge, unerfahrene Mensch, der vielleicht zum ersten Mal in einem Gerichtssaale war, dann wäre er auch verwirrt geworden. Staatsanwalt Fimmen habe im letzten Augenblicke zu dem Angeklagten gesagt: »Wollen Sie nicht noch Ihre Aussage etwas abändern oder einschränken?« Darauf versetzte der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Erk: »Ach was, so etwas gibt's ja gar nicht.« Er, Zeuge, hatte den Eindruck, dass, wenn der Angeklagte richtig behandelt worden wäre, eine Verhaftung und Erhebung dieser Anklage nicht erfolgt wäre. Diese Auffassung war am Berichterstattertische allgemein. Er, Zeuge, müsse sagen, er habe es noch niemals erlebt, dass ein Zeuge von einem Gerichtsvorsitzenden derartig behandelt worden sei, wie der Angeklagte Meyer im Prozess Schweinert. Redakteur Karl Fr. Ehrenhorst, Berlin. Er sei Redakteur der Berliner Morgenpost und habe im Auftrage dieser Zeitung dem Prozess Schweinert beigewohnt, um einen Stimmungsbericht zu schreiben. Die Berliner Morgenpost sei keineswegs dem Minister Rustrat feindlich gesinnt. Er müsse aber sagen, die Behandlung des Angeklagten im Prozess Schweinert habe auf ihn einen geradezu peinlichen Eindruck gemacht. Dagegen habe der Angeklagte auf ihn den denkbar günstigsten Eindruck gemacht. Dies habe er auch in der Morgenpost hervorgehoben. Die Behandlung des Angeklagten von Seiten des damaligen Vorsitzenden war derartig, dass der Angeklagte verwirrt werden musste. Er habe auch geschrieben, es müsse Herrn Staatsanwalt Dr. Fimmen zum größten Verdienst angerechnet werden, dass er bemüht war, den Angeklagten noch im letzten Augenblick vor der Verhaftung zu bewahren, indem er sagte: »Meyer, wollen Sie nicht noch Ihre Aussage abändern oder einschränken?« Der Vorsitzende fiel aber mit seiner alles überdröhnenden Stimme sofort dazwischen und sagte: »Ach was, so etwas gibt es ja gar nicht.« Er hatte und habe die Überzeugung, wenn der Angeklagte in liebevoller Weise behandelt worden wäre, dann wäre die Verhaftung und Erhebung der Anklage vermieden worden. Er hatte aber die Empfindung, als erachtete es der Vorsitzende für einen Triumph, dass er den Angeklagten endlich in der Grube hatte. Große Bewegung im Zuhörerraum. Gefangenaufseher Kühling, Oldenburg. Der Angeklagte habe einmal im Untersuchungsgefängnis über Kopfschmerzen geklagt. Er sagte, dies scheine von den vielen Vernehmungen zu kommen. Weiter sagte der Angeklagte: »Ich bin in eine förmliche Räuberhöhle geraten.« Vorsitzender: »Was meinte der Angeklagte wohl damit?« Zeuge: »Ich nahm an, dass er dies auf seine Verteidiger bezog, denn er schimpfte auf sie und sagte, durch meine Verteidiger werde ich schließlich 10 Jahre ins Zuchthaus kommen.« Gefangenaufseher Gode, Oldenburg, schloss sich im Wesentlichen dieser Aussage an. Schumacher Zweibart, Bremen, schilderte den Angeklagten als einen sehr ordentlichen und wahrheitsliebenden Menschen. Kellner Heinz, Bremen. Er sei im Hotel Stadt München in Bremen mit dem Angeklagten zusammen in Stellung gewesen. Meyer sei ein sehr liebenswürdiger, ordentlicher und sparsamer Mensch und in seinem Fache sehr tüchtig gewesen. Er sei auch allgemein beliebt gewesen. Er und andere Kollegen haben, als der Angeklagte als Zeuge nach Oldenburg geladen wurde, ihm geraten, recht vorsichtig zu sein. Meyer habe versetzt: Was ich bestimmt weiß, kann ich sagen. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden äußerte der Zeuge: Als er in Oldenburg vor den Untersuchungsrichter kam, sei er von Kollegen gefragt worden, weshalb er zu Ungunsten Meyers ausgesagt habe. Vorsitzender: Sind Sie von diesen Kollegen belästigt worden? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Sie sollen deshalb Veranlassung genommen haben, aus dem Deutschen Kellnerbunde auszuscheiden? Zeuge: Ich wollte sowieso ausscheiden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Sie haben in der Tat vor dem Untersuchungsrichter in Oldenburg zu Ungunsten des Angeklagten ausgesagt. Der Herr Vorsitzende hat Ihnen schon gesagt, dass es nur darauf ankomme, was Sie hier sagen. Nun frage ich Sie, haben Sie deshalb ungünstig über Meyer ausgesagt, weil Sie befürchteten, wenn Sie zu seinen Gunsten aussagen, wegen Verdachts des Meineids verhaftet zu werden? Zeuge: Ja. Verteidiger: Ist es richtig, dass die Kollegen in Oldenburg Ihnen aus dem Weg gegangen sind, dass Sie sie aber angesprochen haben? Zeuge: Jawohl. Verteidiger: Ist es ferner richtig, dass die Kollegen Sie schließlich deshalb betreffs Ihrer Vernehmung befragten, weil Ihnen Ihr verstörtes Wesen auffiel? Zeuge: Ja. Verteidiger: Sie empfanden Gewissensbisse bezüglich Ihrer vor dem Untersuchungsrichter gemachten Aussage? Zeuge: Jawohl. Verteidiger: Ist es richtig, dass Sie deshalb schlaflose Nächte hatten und sich sogar einen Revolver kauften, um sich zu erschießen? Zeuge: Das ist richtig. Verteidiger: Ist es ferner richtig, dass Sie den Versuch machten, mich Ihrer Aussage wegen zu sprechen, dass ich das aber abgelehnt habe? Zeuge: Jawohl. Vorsitzende: Sie waren, als Sie in Oldenburg vernommen wurden, wohl sehr aufgeregt? Zeuge: Jawohl, ich hatte kurz vorher eine Krankheit überstanden. Kellner Hansen, der auf Antrag des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger nochmals vernommen wurde, bestätigte, dass der Zeuge Heinz aus Anlass seiner Aussage in Oldenburg sehr niedergeschlagen war, arge Gewissensbisse empfand und sich schließlich in der Absicht einen Revolver kaufte, um sich zu erschießen. Verteidiger: Ist es richtig, dass ich Ihnen riet, nicht mit Heinz über seine Aussage zu sprechen, da das als Zeugenbeeinflussung ausgelegt werden könnte? Zeuge: Jawohl. Der folgende Zeuge ist Journalist Paul Schweder, Berlin. Er sei bei dem Prozess Schweinert als Berichterstatter tätig gewesen. Er müsse zunächst vorausschicken, dass er nicht für Minister Rustrat Partei genommen habe. Aber er habe es als seine Pflicht gehalten, die Angelegenheit streng unparteiisch zu behandeln, zumal er als Nicht-Oldenburger die Verhältnisse nicht genau beurteilen konnte. Er sei seit 11 Jahren Berichterstatter und habe sehr vielen Sensationsprozessen beigewohnt. Er sei auch bei mehreren Verhandlungen zugegen gewesen, in denen Zeugen wegen Verdachts des Meineids im Gerichtssaale verhaftet worden seien. Eine Behandlung, wie sie dem Angeklagten von Seiten des damaligen Vorsitzenden zuteil geworden, sei ihm aber noch niemals vorgekommen. Der Vorsitzende leitete die Verhandlung in einer Weise, dass die Berichterstatter kaum noch zu folgen vermochten. Er hatte die Überzeugung, dass der Angeklagte durch die Art, wie er vom Vorsitzenden befragt wurde, vollständig verwirrt geworden sei, so dass er wohl kaum wusste, was er zu Protokoll gegeben habe. Als der Angeklagte das Protokoll unterschreiben wollte, hatte er, Zeuge, das Gefühl, es wäre geraten, den Angeklagten beiseite zu rufen und ihm zu sagen: »Mensch, sind Sie denn verrückt? Sie rennen ja ins Verderben.« Er habe bereits gesagt, er habe schon vielen Verhaftungen, die wegen Verdachts des Meineids im Gerichtssaale erfolgten, beigewohnt. Oftmals habe er sich gesagt, die Verhaftung ist mit Recht geschehen. In diesem Falle habe er aber die Verhaftung für vollkommen ungerecht gehalten. Es habe ihn geradezu frappiert, als Staatsanwalt Dr. Fimmen im letzten Augenblick den Versuch machte, den Angeklagten zu bewegen, sein Zeugnis einzuschränken, zu sagen: »Ich glaube« oder »Es ist möglich«. Der Vorsitzende bemerkte: »Ach was, die Aussage ist doch ganz klar.« Er kenne den Angeklagten nicht, aber er und alle seine Kollegen, die am Berichterstattertisch saßen, hatten die Überzeugung, wenn der Angeklagte in liebevoller Weise behandelt worden wäre, dann wäre die Verhaftung unterblieben. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger sagte der Zeuge, er stehe auch dem Vorsitzenden, Landgerichtsdirektor Erk, vollständig fern. Ja, er habe diesen in früheren und späteren Verhandlungen als sehr liebenswürdigen Herrn kennengelernt, aber der Ton, der in dieser Verhandlung herrschte, sei ihm noch niemals vorgekommen. Verteidiger: Sie haben auch dem letzten Prozess wie der Biermann in Oldenburg beigewohnt. Stach nicht dieser ganz wesentlich von dem Schweinert-Prozess ab? Zeuge: Jawohl. Staatsanwalt: In dem Prozess Schweinert kam es infolge mehrerer Ablehnungsanträge der Verteidiger zwischen diesen und dem Vorsitzenden zu heftigen Zusammenstößen? Zeuge: Allerdings. Staatsanwalt: War das vielleicht die Ursache, dass der Ton ein etwas gereizter wurde? Zeuge: Das mag sein. Vorsitzende: Herr Zeuge, das Beweisthema war doch ein sehr einfaches und nach dem Protokoll hat der Vorsitzende den Angeklagten deshalb gefragt, ob er sein Zeugnis abändern wolle. Der damalige Zeuge Meyer erklärte aber ganz bestimmt, ich halte meine Aussage aufrecht. Zeuge: Das ist richtig. Trotzdem hatte ich und fast alle meine Kollegen die Auffassung, der Angeklagte sei infolge der Art der Behandlung und der vielen an ihn gerichteten Fragen verwirrt, zumindest sich nicht klar gewesen, was er unterschrieben habe. Landgerichtsdirektor Erk, der es alsdann als Zeuge vernommen wurde, bestritt, dass er den Angeklagten schroff behandelt und ihm nicht Gelegenheit gegeben habe, seine Aussage abzuändern oder einzuschränken. Der Angeklagte habe seine Aussage in vollständig klarer Weise abgegeben und auf wiederholtes Befragen und eingehende Ermahnung erklärt, er halte seine Aussage auch vollkommen aufrecht. Vorsitzender: Herr Staatsanwalt Fimmen soll dem Angeklagten gesagt haben, Meyer, wollen Sie vielleicht sagen, ich glaube oder es ist möglich? Darauf sollen Sie gesagt haben, ach was, da gibt es keine Einschränkung, die Aussage steht fest? Zeuge: Das ist nicht wahr. Wenn ich eine solche Äußerung getan hätte, würde ich ja meine Aufgabe als Vorsitzender vollständig verkannt haben. Staatsanwalt Dr. Fimmen schloss sich im Wesentlichen der Bekundung des Vorzeugen an. Wenn er den Antrag gestellt hätte, dem Zeugen eine solche Frage vorzulegen, dann hätte sie doch gestellt oder der Antrag abgelehnt werden müssen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas: Herr Staatsanwalt, Sie sollen Ihre Frage nicht in die Form eines Antrages gekleidet, sondern den Angeklagten direkt gefragt haben, ob er nicht sagen wolle, ich glaube, es ist möglich. Darauf soll der Vorsitzende gesagt haben, ach was, das nützt ja nichts, die Aussage steht doch fest, es gibt jetzt kein Zurück. Zeuge: Ich erinnere mich jetzt, eine solche Frage an den damaligen Zeugen Meyer gestellt zu haben. Der Herr Vorsitzende versetzte darauf, das nützt doch nichts. Er hat aber die Frage dem Angeklagten vorgelegt. Gerichtsassessor Dr. Rumpf bezeichnete es als unwahr, dass der Angeklagte durch den Vorsitzenden im Prozess Schweinert verwirrt gemacht worden sei. Der Zeuge schloss sich im Weiteren der Bekundung des Vorzeugen an. Hotelbesitzer Mechler, Remscheid: Er sei früher in Oldenburg Pächter des Theaterrestaurants gewesen. Es wurde dort Lustige Sieben mit bedeutenden Umsätzen gespielt. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Ist es richtig, dass Sie mich baten, mich dafür zu verwenden, dass Sie nicht nach Oldenburg zur Vernehmung zu kommen brauchten? Zeuge: Ja. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Schwebte Ihre Frau nicht in großer Angst und hatten Sie nicht die Befürchtung, dass Sie verhaftet werden würden? Zeuge: Das ist richtig. Auf weiteres Befragen bekundete Mechler: Eines Tages kam ein Schutzmann in mein Lokal und sagte, es sei gegen mich eine Strafanzeige eingegangen, dass ich Hasardspiele in meinem Lokale dulde. Die Strafe werde nicht gelinde ausfallen, die Herren seien alle bekannt. Ich solle aber die Herren lieber nicht nennen. Ich erhielt sehr bald eine Vorladung vor das Schöffengericht. Die Verhandlung fand lange vor der angesetzten Zeit statt und spielte sich innerhalb kurzer Zeit ab. Ich wurde zu 25 Mark verurteilt. Von den Spielern war in der Verhandlung keine Rede. Ich erklärte, dass ich auf jedes Rechtsmittel verzichte. Ich hatte den Eindruck, als wollte man die Verhandlung ohne lästige Zuhörer führen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Wussten Sie denn nicht, dass die Herren ein verbotenes Spiel spielten? Zeuge: Jawohl. Eines Tages kam ein Herr von der Spielergesellschaft und übergab mir eine größere Summe, sogenanntes Pinkegeld. Ich wollte es zunächst nicht annehmen. Der Herr redete mir aber zu und sagte, wenn einmal eine Nachfrage kommen sollte, solle ich keinen Namen nennen. Ich erzählte das Vorkommnis meinem Vorgänger mit dem Bemerken, Die Herren scheinen ein sehr gefährliches Spiel zu spielen.« Da versetzte mein Vorgänger Hempke: »Die Herren spielen lustige Sieben. Hängen Sie einfach das Plakat auf und kümmern Sie sich nicht weiter darum. Die Herren machen jedenfalls eine sehr hohe Zeche.« Ich leistete diesem Rate auch Folge, schickte, sobald das Spiel begann, meinen Kellner zu Bett und bediente selbst. Ich wurde nach Einleitung des Strafverfahrens gegen mich auf Polizeistunde gesetzt. Das heißt, ich erhielt die Verfügung, mein Hotel um 11 Uhr zu schließen. Da aber mein Geschäft erst um 11 Uhr abends begann, so musste ich selbstverständlich das Geschäft aufgeben. Staatsanwalt: Wie kam es, dass Sie bedeutend früher im Gerichtsgebäude waren, als Sie Lautladung nötig hatten? Zeuge: Ich wurde von einem Gerichtsdiener geholt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Um welche Beträge wurde gespielt? Zeuge: Es wurden Umsätze von 500 bis 800 Mark gemacht. Polizeikommissar Böning, Bremen, äußerte auf die Frage, weshalb er keine Zeugen zu der Vernehmung des Angeklagten hinzugezogen habe, auch nicht den dort leicht zu erreichenden Gefängniswärter. Er habe kein Vertrauen zu dem Gefängniswärter gehabt. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Die beiden Oldenburger Gefängnisbeamten Kühling und Gode sind von Polizeikommissar Böning des Verdachts der Päderastie und des groben Amtsverbrechens beschuldigt worden. Ich beantrage ihre telegrafische Ladung, damit sie sich unter ihrem Eide erklären. Vorsitzender zu Böning: Sie sollen auch gesagt haben, wenn große Herren Kirschen essen, soll man sich nicht hineinmischen. Dem Zeugen Zweibart gegenüber sollen sie erklärt haben, sie glaubten nicht an Meyers Schuld. Zeuge: Die letzte Äußerung bestreite ich ganz entschieden. Böning und Zweibart wurden einander gegenübergestellt. Zweibart schilderte genau die Einzelheiten des Gesprächs. Böning erklärte auf wiederholtes Befragen, dass er sich nicht erinnern könne. Rechtsanwalt Dr. Sprenger zu Böning: Haben Sie nicht zu dritten die Äußerungen getan, die darauf schließen lassen sollten, dass Sie zugunsten Meyers tätig sein wollten? Zeuge: Das ist mir auch nicht erinnerlich. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Halten Sie es nicht für falsch, von einem Beamten das Vertrauen jemandes zu suchen und dann gegen ihn zu handeln? Zeuge: Ich erkläre, dass ich nie etwas getan oder gesagt habe, was den Eindruck erwecken konnte, als ob ich befangen oder freundschaftlich für Meyer tätig sei. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Wollen Sie nicht lieber sagen, ich glaube? Heiterkeit. Zeuge: Ich sage, ich erinnere mich nicht. Agent Juhl: Er habe den Angeklagten im Jahre 1903 in Bremen kennengelernt. Er könne ihm nur das beste Zeugnis ausstellen. Meyer habe ihm auch von den Spielvorgängen erzählt und dabei den Namen des Ministers Rustrat erwähnt. Der Zeuge berichtete alsdann über den tiefen Eindruck, den die Verhaftung Meyers in Bremen gemacht habe, und bekundete, Polizeikommissar Böning habe gesagt: Dass Meyer unschuldig ist, wissen wir ja alle. Große Bewegung im Zuhörerraum. Der Vorsitzende droht, diesen räumen zu lassen. Vorsitzender: Aus welchem Grunde mag wohl der Angeklagte zu seiner Aussage gekommen sein? Zeuge: Meines Erachtens aus Menschenliebe und Wahrheitsliebe. Er hat sich gemeldet, weil ihm der verurteilte Redakteur Biermann leid tat. Vorsitzender zu Böning: Nun, Herr Polizeikommissar, was sagen Sie dazu, dass der Zeuge Juhl hier erklärt hat, Sie hätten ihm gegenüber bemerkt, dass Meyer unschuldig ist, wissen wir alle? Zeuge Böning: Ich erkläre positiv, dass ich dem Zeugen das nicht gesagt habe. Bewegung. Zeuge Juhl, erregt: Jawohl, genau so haben Sie es gesagt. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Es ist doch sehr sonderbar, dass der Zeuge Böning zuerst dem Zeugen Zweibart gegenüber ganz positive Behauptungen aufstellt und sie dann einschränkt. Jetzt sagt der Zeuge Juhl dasselbe wie Zweibart. Wollen Sie dann nicht wieder lieber die Worte »Ich erinnere mich nicht« einschieben? Zeuge Böning: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es wurde alsdann in der Vernehmung des Zeugen Juhl fortgefahren. Der Zeuge erklärte, dass er mit dem Gefühl der Furcht zur Vernehmung nach Oldenburg gefahren sei. Vor der Abreise habe er seine Papiere geordnet und sie dem Kellner Hansen übergeben mit den Worten: »Hier, nimm das, falls mir in Oldenburg das Schicksal Meyers blühen sollte.« Auf eine Frage des Vorsitzenden wies Rechtsanwalt Dr. Sprenger darauf hin, dass alle Zeugen sehr erregt seien. Er bitte den Herrn Vorsitzenden um eine möglichst milde Behandlung. Hierauf wurde Gerichtskanzleigehilfe Adolf Meyer, Bremen, Bruder des Angeklagten, als Zeuge vernommen. Er erklärte, dass er aussagen wolle. Als er die Berichte über den Prozess Ries-Biermann in den Zeitungen las, habe er, da ihm sein Bruder über die Vorgänge im Oldenburger Zivilcasino viel erzählt habe, mit diesem Rücksprache genommen. Sein Bruder sagte ihm, er wisse genau, dass Minister Rustrat lustige Sieben gespielt habe. Daraufhin habe er seinem Bruder den Rat gegeben, sich im Interesse der Menschlichkeit als Zeuge zu melden. Diese Unterredung dürfte die Ursache gewesen sein, dass sein Bruder sich schließlich beim Rechtsanwalt Sprenger meldete. Er, sein Bruder Richard und seine Mutter seien von dem Polizeikommissar Böning vernommen worden. Letzterer habe zu erkennen gegeben, dass er seinem Bruder günstig gestimmt war. Er hatte aber einmal die Wahrnehmung gemacht, dass Kommissar Böning die Vernehmung falsch zu Protokoll genommen habe. Sein Bruder sei ein sehr ordentlicher, sparsamer und in seinem Fache tüchtiger Mensch. Seine Prinzipale waren sämtlich sehr zufrieden mit ihm. Als sein Bruder als Zeuge geladen wurde, habe er ihm gesagt, er solle bei seinen Aussagen recht vorsichtig sein. Vorsitzende: Halten Sie Ihren Bruder für fähig, dass er vor Gericht die Unwahrheit sagen werde? Zeuge: Keineswegs. Handlungsgehilfe Richard Meyer, Bremen, zweiter Bruder des Angeklagten. Sein Bruder habe ihm erzählt, dass im Oldenburger Zivilcasino sehr hoch gespielt werde. Ein Offizier habe in einer Nacht so viel verloren, dass er sich das Leben genommen habe. Er habe seinem Bruder gewarnt, sich als Zeuge zu melden. Sein Bruder habe aber gesagt, was ich weiß, kann ich sagen. Dass sein Bruder einen Meineid leisten werde, halte er für vollständig ausgeschlossen. Alsdann betrat die Mutter des Angeklagten, eine ärmlich, aber sauber gekleidete Frau mit sympathischen Gesichtszügen, den Gerichtssaal. Als sie ihren Sohn sitzen sah, begann sie bitterlich zu weinen. Auch der Angeklagte beugte sein Gesicht ins Taschentuch und schluchzte heftig. Es dauerte lange, ehe die alte Frau imstande war, auf die Fragen des Vorsitzenden Antwort zu geben. Sie bekundete, der Angeklagte sei ein sehr guter Sohn gewesen, der ihr große Freude gemacht habe. Er habe ihr all sein Geld mit dem Auftrage gegeben, es auf die Sparkasse zu bringen. Sie hatte das Recht, sich jederzeit einen Betrag von der Sparkasse zu holen. Sie sei daher niemals wegen der Miete in Verlegenheit gekommen. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Das Sparkassenbuch Ihres Sohnes war eine Zeit lang gerichtlich beschlagnahmt. Gerieten Sie dadurch in Not? Zeugin: In gewisser Beziehung allerdings. Die Zeugin bekundete ferner: Die Prinzipale seien sämtlich mit ihrem Sohne und letzterer mit seinen Prinzipalen zufrieden gewesen. Ihr Sohn sei sehr sparsam und ordentlich gewesen. Als ihr Sohn als Zeuge nach Oldenburg geladen wurde, habe sie zu ihm gesagt, er solle nur ja recht vorsichtig sein. Ihr Sohn habe darauf versetzt, ich kenne ja die Herren nicht weiter. Ich habe also keine Ursache, die Unwahrheit zu sagen. Hierauf wurde Frau Biermann, Oldenburg, Gattin des Residenzbotenredakteurs, die schon seit einigen Tagen am Berichterstattertische saß, als Zeugin aufgerufen. Sie bekundete, bei dem Prozess Schweinert habe sie auf dem Korridor des Gerichtsgebäudes gestanden, da sie auch als Zeugin geladen war. Als der Angeklagte festgenommen und bei ihr vorübergeführt wurde, sagte er, »Sehen Sie, Frau Biermann, das kommt davon, wenn man in Oldenburg die Wahrheit sagt.« Vorsitzender: Angeklagter, ist das richtig? Angeklagter: Es ist möglich, ich erinnere mich aber nicht. Es folgte eine dreistündige Vernehmung des Rechtsanwalts Dr. Sprenger, der sowohl jetzt wie in den früheren Prozessen als Verteidiger tätig war. Er schilderte ausführlich den Verlauf der ganzen Rustrat-Affäre, beginnend mit den Residenzbotenprozessen bis zum heutigen Tage. Der Zeuge verbreitete sich insbesondere über die Entstehung des bei ihm aufgenommenen Protokolls der Meyerschen Aussage, die den Anstoß zu dem letzten Biermann-Prozess gab, in dem Biermann zu 1 Jahr, 3 Monaten Gefängnis wegen Beleidigung des Ministers verurteilt wurde. Die Aussagen des Meyer und des Latournus haben naturgemäß viel Aufsehen erregt, weil der Minister noch kurz vorher im Oldenburgischen Landtage auf eine Anfrage des sozialdemokratischen Abgeordneten Hug erklärt hatte, die Spielvorgänge lägen 12 bis 14 Jahre zurück und da verjährten ja selbst Verbrechen. Er, Zeuge, habe die Aussage des Meyer langsam und ruhig zu Protokoll genommen und wiederholt die Mahnung ausgesprochen, die reine Wahrheit zu sagen. Er habe alsdann das Protokoll nebst dem des Latournus in dem Prozess gegen den Residenzbotenredakteur Kruse verwertet. Das Protokoll wurde damals verlesen, darauf habe er es Biermann zur Veröffentlichung im Residenzboten übergeben. Von hier ging es in die übrige deutsche Presse, wo es naturgemäß großes Aufsehen erregte. Ein Druckfehler verschuldete, dass es nicht hieß, der Minister habe bis 1890, sondern er habe bis 1895 gespielt. Dieser Druckfehler wurde geradezu verhängnisvoll, weil die ganze deutsche Presse die Behauptung aufstellte, der Minister müsste einen Meineid geschworen haben. Über diesen Irrtum wurde die Presse erst später in dem Biermann-Prozess aufgeklärt. Die Presse säumte nicht, ihre Beschuldigung zurückzunehmen. Nur der Residenzbote blieb fest bei seinen Behauptungen und forderte den Minister auf, Strafantrag zu stellen. Es gingen trotzdem mehrere Monate ins Land, ehe der Minister sich dazu entschloss. Der Minister habe also selbst Schuld, dass die Meinung entstand, er habe etwas in seiner Aussage verschwiegen. Dr. Sprenger kam auf den Schweinert-Prozess zu sprechen. Der Vorsitzende in diesem Prozess, Landgerichtsdirektor Erck, habe von vornherein sehr erregt gesprochen. Er gebe zu, dass auch die Verteidigung nicht sehr milde aufgetreten sei. Der Vorsitzende suchte fortwährend Widersprüche aufzuklären, wo gar keine vorhanden waren. Es machte überhaupt den Eindruck, als ob es dem Vorsitzenden weniger an der Aufklärung gelegen war, als daran, den Zeugen Meyer festzunageln. Er, Zeuge, habe sich zunächst, als Meyer bei seinen Aussagen blieb, gesagt: »Donnerwetter, das ist ein schneidiger Kerl, der lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen.« Später sei ihm Meyer sehr apathisch vorgekommen. Er sprach wie in einem Traumzustande oder besser in einem Zustande, wie man ihn bei Leuten anzutreffen pflegt, die vor der Hinrichtung stehen. Bewegung. Er war so erschöpft, dass Dr. Herzig veranlasst sah, ihm einen Stuhl hinzustellen. Schon vorher hatte Meyer die Erklärung abgegeben, dass drei Herren vom Richtertisch ebenfalls zu den Spielern gehört hätten. Der Verteidigung kam diese Angabe sehr überraschend, ebenso die, dass Meyer sofort den Staatsanwalt Fimmen bezeichnete und dass letzterer ohne weiteres zugab, zu den Spielern gehört zu haben. Das charakterisierte den Meyer als einen glaubwürdigen Zeugen. Die spätere Nennung des Referendars Christians beruhte anscheinend auf einem Missverständnis des Meyer. Dass er dabei blieb, ließ die Verteidigung erst recht zu der Überzeugung kommen, dass Meyer hier nicht etwa die Unwahrheit sage, sondern sich irre. Stundenlang wurde auf dem Fall Christians herumgeritten. Ich musste einige Stunden lang an den guten Glauben des Gerichts zweifeln. Ich sagte schließlich zu meinem Mitverteidiger: »Das Gericht hat die Macht, wir haben hier nichts mehr zu tun.« Wir beschlossen, die Verteidigung niederzulegen. Allerdings gaben wir diesen Grund nicht an, um das Gericht nicht zu kränken. Wir hatten aber schon beschlossen, Meyer nicht im Stich zu lassen. Ich erkläre auf Ehre und Gewissen, als Zeuge und Jurist, dass ich der festen Überzeugung bin, Meyer hat nur das wiedergegeben, was in seinem Kopfe als wahr sich darstellte. Wenn in Oldenburg gehandelt worden wäre, wie hier vor dem Bückeberger Schwurgericht, dann hätte es nie einen Fall Meyer gegeben. Ein Beisitzer. Wenn bei der Verhandlung keine Silbenstechereien vorgekommen wären, wenn die Stimmung nicht so erregt gewesen wäre, wenn man nicht das Beweisthema vollständig verschoben hätte, glauben Sie, dass dann der Angeklagte gesagt hätte: »Es ist möglich, dass der Minister Rustrat gespielt hat.« Zeuge Dr. Sprenger: »Das glaube ich wohl. Es war schon mehr eine höchst bewegte Volksversammlung, an der das Publikum teilnahm. Ich habe eine solche Gerichtssitzung noch nicht mitgemacht.« Damit war die Vernehmung des Rechtsanwalts Dr. Sprenger beendet und er trat wieder als Verteidiger ein. Die Beweisaufnahme wurde hierauf geschlossen. Auf Befragen des Vorsitzenden erklärte der Angeklagte: Er bleibe bei seiner Aussage. Der Vorsitzende verlas darauf die den Geschworenen vorzulegenden Schuldfragen. Ist der Angeklagte schuldig, am 1. und 2. Dezember 1904 in Oldenburg wissentlich durch ein falsches Zeugnis seinen Eid verletzt zu haben? Im Falle der Verneinung dieser Frage: Ist der Angeklagte schuldig, den von ihm geleisteten Eid aus Fahrlässigkeit durch ein falsches Zeugnis verletzt zu haben? Es nahm darauf das Wort Staatsanwalt Dr. Becker. Es kommt bei Beurteilung dieses Falles vor allem darauf an, festzustellen, was hat der Angeklagte gesagt? Hat er wissentlich oder fahrlässig die Unwahrheit gesagt? Die Staatsanwaltschaft legt auf den Fall Christians kein Gewicht. Für sie handelt es sich nur darum: Ist von Minister Rustrat, Buchhändler Schmidt und Dr. Schleppegrell Lustige Sieben gespielt worden? Der Angeklagte behauptet, dass das Spiel der Lustigen Sieben stattfand. Er will wiederholt den Minister Rustrat haben spielen sehen. Er will sogar das Plakat für die Lustige Sieben in die Nische gebracht und die Gäste stets bedient haben. Diesen Aussagen stehen aber die Bekundungen der drei glaubwürdigen Zeugen Rustrat, Schmidt und Schleppegrell entgegen. Alle drei sind Männer im reifen Lebensalter. Der Angeklagte hat also die Unwahrheit gesagt. Nun handelt es sich darum: Hat er das wissentlich getan? Ich halte eine Sinnestäuschung für ausgeschlossen, denn eine Verwechslung konnte nicht vorkommen. Es ist charakteristisch, dass er viele Einzelheiten, die er in Bezug auf Rustrat behauptet hatte, später hat fallen lassen. Aus falscher Scham, aus Eitelkeit hat Meyer in Oldenburg dasselbe gesagt wie in Bremen. Später hat er seine Aussage eingeschränkt und bei seinem Geständnisse angegeben, Minister Rustrat habe gespielt. Er wisse aber nicht, mit wem. Er glaube nur, dass Schmidt und Dr. Schleppekrell dabei gewesen sind, weil sie mit dem Minister verkehrten. Dann behauptete er, das Geständnis wäre ihm abgepresst worden. Er will nicht mehr wissen, wie das gekommen ist. Ich beantrage also, die erste Frage wegen wissentlichen Meineids zu bejahen. Aber auch die Frage ist zu bejahen, ob Meyer sich dadurch einer Strafe entzog, dass er die unwahre Aussage machte. Denn von Dr. Schleppekrell wäre sonst gegen ihn ein Strafantrag wegen Beleidigung gestellt worden. Zwar ist Meyer ein Opfer der Verhältnisse, deshalb wird ihn das Gericht wohl nicht in das Zuchthaus stecken, sondern er wird mit einer Gefängnisstrafe davonkommen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz, Altona. Bei den ersten Rustrat-Prozessen schon hatte alle Welt die Empfindung, dass in Oldenburg eine große Spielleidenschaft herrschte und dass Rustrat in der Spielergesellschaft eine hervorragende Rolle einnahm. Der erste Prozess ließ es so scheinen, als wenn die Spielaffären des Ministers Rustrat alle weit zurücklägen, als ob es Jugendsünden wären. Der Angeklagte hat von Bremen aus die Vorgänge verfolgt. Welches Erstaunen mag ihn erfüllt haben, als er dieses schiefe Bild der Verhältnisse las? Durch diesen Prozess wurden alle jene Erinnerungen ihm wachgerufen, wie sie sich ihm als 16-jährigen Kellnerjungen eingeprägt hatten. Er sah den Minister beim Skat, die jungen Herren bei der lustigen Sieben. Für ihn ging alles durcheinander, er konnte das nicht auseinanderhalten. Das alles ging ihm durch den Kopf, als er den Bericht über die Oldenburger Prozesse las. Er sagte sich, das müsse er anders bekunden. Vielleicht wäre er in die ganze Sache nicht hineingekommen, wenn er nicht mit Latonis gesprochen hätte. Im Vordergrund stand der Minister Rustrat und die Hauptfrage musste lauten: Hat der Minister gespielt? Die Aussage des Zeugen Herzmann ist doch nicht wegzuwischen. Rustrat war früher leidenschaftlicher Spieler und wenn er in der Nische war, wo gespielt wurde, so konnte der Kellner wohl annehmen, er habe mitgespielt. Man hat einen Bieruntersatz mit der Zeichnung für die lustige Sieben in der Nische gefunden, in der der Minister zu sitzen pflegte. Nun hat ja der Minister unter seinem Eide gesagt, er habe seit 1895 nicht gespielt. Der Minister Rustrat mag uns mit Bitterkeit gegenüberstehen, aber wir können ihn nicht schonen. Wir haben das Recht, Kritik an jeder Zeugenaussage zu üben. Sein Verhalten als Zeuge in allen Prozessen war nicht einwandfrei. Die Aussagen des Ministers haben ferner stets bedenklich geschwankt. Besonders sind die Angaben sehr verschieden, wann er mit dem Hasardspielen aufgehört hat. Erst hieß es sei am Ende der 80er Jahre gewesen. Dann hieß es Ende der 90er und jetzt heißt es plötzlich im Jahre 1895. Der Minister behauptet, die Beförderung zum Oberstaatsanwalt im Jahre 1895 habe ihn zum Aufgeben des Spiels veranlasst. Ja, wusste er denn das nicht, als er die erste Erklärung abgab und diesen Zeitpunkt auf Ende der 80er Jahre verlegte? In objektiver Hinsicht ist also der Tatbestand nicht geklärt und was nicht geklärt ist, muss zugunsten des Angeklagten gelten. Der Staatsanwalt sagt, der Angeklagte hat wissentlich die Unwahrheit beschworen. Welcher Beweggrund soll den Angeklagten dazu veranlasst haben? Die Residenzbotenredakteure haben ihn nicht beeinflusst. Selten ist ein Zeuge so gewarnt worden wie Meyer. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, seine Behauptungen einzuschränken. Trotzdem blieb er bei seinen Behauptungen. Nachdem der Verteidiger noch einen Rückblick auf das Leben des Angeklagten geworfen und seinen guten Leumund hervorgehoben, wendete er sich an die Geschworenen mit der Bitte, den Angeklagten freizusprechen. Nach noch kurzen Verteidigungsreden der Rechtsanwälte Dr. Sprenger, Bremen und Dr. Jonas, Altona, gab der Vorsitzende den Geschworenen die vorgeschriebene Rechtsbelehrung. Alsdann zogen sich die Geschworenen ins Beratungszimmer zurück. Nachts 2 Uhr, nach anderthalbstündiger Beratung, erschienen sie wieder. Unter atemloser Spannung des Publikums verkündete der Obmann Malermeister Hüting Bückeburg: Die Geschworenen haben die Schuldfragen verneint. Halblautes Bravo im Zuhörerraum. Von der Straße, wo ein sehr zahlreiches Publikum Posto gefasst hatte, ertönten zum Fenster hinauf stürmische Bravo-Rufe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jonas beantragte, die Kosten eines Wahlverteidigers auf die Staatskasse zu übernehmen und dem Angeklagten die Kosten für die unschuldig erlittene Untersuchungshaft zu gewähren. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz beantragte noch, die Kosten für die von der Verteidigung unmittelbar geladenen Zeugen auf die Staatskasse zu übernehmen. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsrat Wippermann: Der Gerichtshof hat, dem Wahrspruch der Geschworenen entsprechend, den Angeklagten freigesprochen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse auferlegt. Die Kosten für einen Wahlverteidiger und für die von der Verteidigung unmittelbar geladenen Zeugen werden ebenfalls der Staatskasse auferlegt. Die Entscheidung betreffend des Antrags, dem Angeklagten die Entschädigungskosten für die Untersuchungshaft zu gewähren, wird in 8 Tagen gefällt werden. Als die Verteidiger und der Angeklagte das Gerichtsgebäude verließen, wurden sie, trotz später Nachtstunde, von dem zahlreichen Publikum mit nicht enden wollenden stürmischen Hurra und Hochrufen begrüßt. Die vor Freude weinende Mutter des Angeklagten umarmte und küsste ihren Sohn. Ende von Abschnitt 37.